Jede Sprache ist vom Wert. Ob tot oder lebendig. Auf Englisch. Whatever. Wir machen es verständlich. Understand. No matter where you're from, we are all connected. Understand. No matter where you're from, we are all connected. Ich sprech dich an, das ist deine Inanspruchnahme. Wir reden in Bildersprache, so wie Piktogramme. Wir wollen noch hoffen, dann verstehen's auf die Vollidioten. Wir lösen das Sprachgewirr, so wie gordische Knoten. Wir wummeln mich mit Worten, bis sie jeder versteht. Egal ob Linzer Slang oder 110er Dialekt. Also hör genau hin, ja, denn es nimmt dich mit. Es ist deine Wortgewalt, das ist du damit. Es fliegen die Sprachfetzen inmitten von vergrabenen Wortschätzen. Was wollt ihr unsere Vorsätze vorsetzen? Ich versteh nur Bahnhof und mach mich lächerlich. Zuerst ein Sprachverfallständnis und dann da widersprech ich mich. Was du auch immer gesagt hast, es verschlägt uns die Sprache im vorhandenen Sprachschatz. Ich wünsche mir selbst was, und dir eine eigene Sprache da kannst. Woher kommt deine Mama oder dein Pa? Sie sprechen nicht die gleiche Sprache, ist egal. Ich seh in dir Riesenpotenzial, keine Gefahr. Wir verstehen und ihr versteht es. Woher kommt deine Mama oder dein Pa? Sie sprechen nicht die gleiche Sprache, ist egal. Ich seh in dir Riesenpotenzial, keine Gefahr. Wir verstehen und ihr versteht es. Veux ce qu'on parle, c'est la langue. Elle est dans ma tête, mec. Elle coule dans le sang. Pour ceux qui me comprennent pas quand je rappe en allemand, j'échange la langue. C'est la musique que j'avance. Depuis l'enfance, j'apprécie la richesse. L'engagé dans ce beat qui dit que c'est une faiblesse. Laisse les palais, reste comme tu es. T'as une langue, un dialecte, une voix, mec. Faut les élever. N'oublie pas tes racines, n'oublie pas ton entourage. Personne croit que c'est facile. La vie lutte sans courage. Te cache, je te souhaite une propre langue. Quoi qu'un dialecte tu parles, sois ce que je t'entends. Sie sprechen nicht die gleiche Sprache, ist egal. Ich seh in dir Riesenpotenzial, keine Gefahr. Wir verstehen euch, ihr versteht es. Woher kommt deine Mama oder dein Pa? Sie sprechen nicht die gleiche Sprache, ist egal. Ich seh in dir Riesenpotenzial, keine Gefahr. Wir verstehen euch, ihr versteht es. We are all connected. Understand. No matter where you're from, we are all connected. Woher kommt deine Mama oder dein Pa? Sie sprechen nicht die gleiche Sprache, ist egal. Ich seh in dir Riesenpotenzial, keine Gefahr. Wir verstehen euch, ihr versteht es. Woher kommt deine Mama oder dein Pa? Sie sprechen nicht die gleiche Sprache, ist egal. Ich seh in dir Riesenpotenzial, keine Gefahr. Wir verstehen euch, ihr versteht es.